Ein zentrales Motiv der westöstlichen Begegnung lässt sich jedoch vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert verfolgen. Der Orient als der Ort aller sinnlichen Genüsse, als Schau- und Kampfplatz der Erotik. Die meisten Europäer entdeckten den Orient in Gestalt der geheimnisvollen, dunkeläugig wie dunkelhäutigen, andersgläubigen Frau, also der Fremden schlechthin, die sie nach erfüllter Liebesmission naturgemäß verlassen oder in anderes Leiden stürzen. Die schöne Möhrin Belkane und ihr unsteter weißer Ritter bilden eine höfisch frühe Variante dieses Orientthemas. Spätere sind Fürst Pückler Muskau und seine Sklavin, Gustave Flaubert und die Kurtisane Cuccio Canem, Pierre Loti und die Odaliske Asiade oder Tancred und Clorinda. Die Geschichte dieser Liebenden aus der Renaissance, in himmlische Töne gesetzt von Claudio Monteverdi, nach Stanzen aus Torquato Tassos Epos, das befreite Jerusalem, handelt nicht nur vom Glaubenskrieg zwischen Christ und Sarazenin. Es ist darüber hinaus die Geschichte der westöstlichen Begegnung, erzählt als Kampf der Geschlechter. Der christliche Held Tancred duelliert sich mit seiner unerkannten sarazenischen Geliebten, die er tödlich verletzt. Erst als Clorinda im Sterben liegt, erkennt er sie, tauft sie mit ihrer Einwilligung und beklagt die Tote sodann in herzzerreißenden Tönen. Dies erweist sich geradezu als archetypisches Grundmuster der Begegnung Europas mit dem Orient. Im Kampf werden Frau und Land erobert. Dem anderen wird die eigene Vorstellungswelt aufgezwungen. Dabei ist es gleichgültig, ob diese als Christentum oder Zivilisation firmiert. Das Fremde, die Frau, geht daran zugrunde. Doch auch der Eroberer bezahlt seinen Triumph mit Leid, denn er hat das, was er zerstörte, ja in der Tat geliebt. Das ursprüngliche, schöne, wilde, Fremde.